Wenn ich zu viel Floskeln lasse, jeder quitt Sport. Und alles, was hier redet, ist einfach nur Schrott. Also gebe ich einen Fick auf euch. Ich werde niemals so sein wie ihr. Ich bleib lieber Mensch anstatt Tier. Bleib lieber hier in meinem Revier, da wo mein Stolz existiert. Mein Leben werde ich hüten wie ein Diamant, weil ich nur eins hab. Ich will gut, ich darf hier ein Floskel, ich darf hier ein Floskel, ich darf hier ein Floskel. Wer ist jetzt der Idiot? Wer ist jetzt der Idiot? Ich euch mein Herz zu Füßen, doch ihr Schweine nehmt mein Herz und zerdrückt es, als wäre es nur ein Insekt, weil ihr denkt, es ist das Normalste der Welt, dass euch jemand das Herz schenkt. Keiner Respekt vor anderen, wie soll ihr dann Respekt vor euch selbst haben? Ihr könnt euch nur eins ständig beklagen. Eure primitive Schadenfreude, auch wenn ihr am Ertrinken seid, dann glaubt ihr, es wird euch von Haus aus der Strohhalm gereicht. Ihr seid Perlen für die Säule, denn wenn einer am Boden liegt, dann gibt es für uns nichts Schöneres als die Schadenfreude. Scheiß auf euch. Ich bin gut, ich darf mir